Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Viel Spaß, Wimmel. Hier. Gut, wie gesagt, also überschrieben ist das Slot eigentlich mit Umweltenergie. Ich drohe euch gleich an, wie schon erwähnt, ich habe auch andere Themen. Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Tierschutz, Hilfe, Schreck. Nein, ich werde euch jetzt nicht 45 Minuten mit einem Folienvortrag zuballern. Mir geht es einfach darum, es sind Randthemen in der Top-Partei. Es sind Themen, mit denen sich die meisten wenig bis gar nicht auseinandersetzen. Von Martin weiß ich, dass der sich sehr intensiv mit Fracking befasst hat. Das weiß ich, weil wir unter anderem zusammen an dem Fracking-Flyer gearbeitet haben. Aber ansonsten, wenn jetzt einer zu euch an den Infostand kommt und eine Frage zu den Themen stellt, gehe ich mal davon aus, dass da relativ betretenes Schweigen bei der Rede ist. Ist nicht böse gemeint, aber liege ich damit richtig? Im Endeffekt ist es also so, 90% der Fragen, die zu diesen Themen kommen, da geht es darum, was kostet euch das? Das ist ja alles ganz toll. Ihr seid für die Abschaffung generativer Energien, also Abschaffung Atomkraft. Wir wollen kein Fracking. Wir wollen komplett auf regenerative Energien umsteigen. Wir sind gegen die industrielle Massentierhaltung, etc. Ja. 90% der Leute sagen, ist ja alles ganz toll. Ich habe aber keinen Bock, auch nur einen Cent mehr zu bezahlen. Was sagt ihr den Leuten dann? Ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Argumentation in dem Moment. Und das ist das, was ich mit euch machen möchte. Ja. Ich würde sagen, macht das. Warte ab ist etwas, wo mein Vater sagen würde, da habe ich am Ende des Monats nichts von dem Portemonnaie. Die 10%, die wir sagen, finde ich gut, da sind dann auch gleich wieder die Hardcore, entweder Umwelt- oder Tierschutz-Sachen, die dann ankommen, das ist alles nicht weit genug, was ihr da macht, das ist ja alles irgendwie scheiße, das ist ja viel zu weit gespült, ihr seid auch nicht besser als etablierte Parteien. Das ist genau die Gratwanderung, auf der wir uns in diesen Themen bewegen. Ich versuche euch jetzt heute einfach ein paar Argumentationspunkte an die Hand zu geben, damit ihr wisst, was ihr den Leuten sagen könnt, wenn ihr so weit ankommt. Fangen wir mal beim Thema Umwelt an. Wir haben als Präambel im Grundsatzprogramm drinstehen, dass wir eine Umweltpolitik verfolgen, die sozial, ökologisch und ökonomisch ist. Das ist ganz toll, dass ich im Grundsatzprogramm super klasse, dass es gefühlt und weiß, wenn man das im Infostand in einer Podiumsdiskussion sagt. Das ist im Endeffekt, wenn ihr es mit den Präambeln in anderen Programmen vergleicht, genau das gleiche Spurregel. Das ist nichts Handfestes. So, was wollen wir jetzt im Endeffekt wirklich? Ich habe schon gesagt, wir wollen in die regenerativen Energien rein, sprich Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie, was dergleichen mehr ist. Wie wollen wir das bezahlen? Ja, kostet Geld. Können wir nicht drum herum reden. Der Atomausstieg kostet uns Geld. Das haben wir alle mitgekriegt. Wie wollen wir das finanzieren? Unter anderem durch eine sogenannte Energiesteuer. Also vielleicht mitgekriegt, dass energieintensive Unternehmen von der Ökoumlage ausgenommen sind. Schon mal was davon gehört? Von was? Es gibt eine Ökoumlage, die zahlen wir alle mit, die zahlen auch die Unternehmen. Energieintensive Unternehmen sind davon ausgenommen. Es ist also so, dass diese Regelung so schwammig gefasst ist, dass jeder, der einen halbwegs guten Anwalt und Steuerberater hat, jedes Unternehmen sich davon freilassen kann. Da muss man ran. Das muss anders. Emissionenhandel, richtig? Nee, das ist anders. Emissionshandel ist eine andere Geschichte. Es geht also wirklich darum, wir haben die Ökosteuer, die dazu auch da ist, um den Atomausstieg und den Umbau der Netze zu bezahlen. Wenn ich jetzt ThyssenKrupp oder ähnliches bin, bin ich frei davon, was natürlich total sinnvoll ist, weil ich verbrauche überhaupt keine Energie als ThyssenKrupp. Oder als Automobilhersteller oder als Drucker oder als Brauerei. Bitte. Ja, was dann auch zur Folge hat, dass diese Ökoumlage nur die großen Betriebe betrifft und den kleinen Mittelstand zum Beispiel davon ausschließt und dass Leute im Mittelstand zum Beispiel davon bestraft werden, wenn sie energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen, die sie weniger Energie verbrauchen. Und das ist etwas, da wollen wir dran, dass diese Ungleichbehandlung aufhört, weil jeder Cent, den Thyssen, den VW, den irgendeine Druckerei, den Textilhersteller oder sonst wer nicht bezahlt, zahlen wir mit. Jeder einzelne Stromverbraucher zahlt jeden Cent, den ein großes Unternehmen nicht zahlt wird. Ein Unding. Ist in Duisburg immer so eine Sache? Also meine Frage jetzt explizit ist, in meinem Ort und vermutlich, wie gesagt, ich bin etwas ärmer in Duisburger Norden unterwegs, wo wir die Hartz-IV-Empfängermasse sitzen haben, die in der Masse jetzt das Problem bekommen, dass über das EGG sich dann entscheiden müssen, mache ich den Kühlschrank an oder tue ich was rein, aber beides gleichzeitig geht. Das heißt, dass den Menschen wirklich wehtun und die das Problem knallt, ist das EGG. Entschuldigung, ich habe ein kleines Problem. Ich bin überhaupt nicht schwerhörig, aber ihr seid stellenweise, weil ihr noch nach vorne redet und keiner ein Mikro hat, so schwer verständlich, dass es schön wäre, wenn man dann so ein bisschen versuchte, laut und deutlich zu sprechen. Danke. Wir sind so eine kleine Gruppe, können wir uns nicht anders setzen. Ja, da kommen wir her. Gerne. Wir sind also, können tatsächlich alle so ein bisschen näher kommen, das stimmt schon. Ja, ich meine, wer prima hört, brauche ich ja nicht, aber schon ein bisschen dichter zusammen. Ich glaube, den Stuhl setze ich da vorne hin, das so. Nein, das geht prima hier. Okay. Nur er sprach eben sehr leise und eben dann nur nach vorne und dann kommt hier nur die Hälfte an. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip zahlt jetzt jeder Hartz-IV-Empfänger dafür, dass der Häuslebauer sich das Solardach finanziert, was erneuerbare Energie ist. Letztendlich müssen wir meiner Meinung nach davon weg. Ich habe kein Problem damit, erneuerbare Energien zu fördern, aber das muss dann aus dem Steuertopf kommen, das muss berechenbar sein. Also so wie es im Moment läuft, fährt das den sozialen Frieden in meinen Augen total verloren. Und das ist letztendlich die Frage, die ich dann auf der Straße beantworten können muss. Und das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist genau die Kommunikation, die du in Duisburg dann dem Hartz-IVler oder dem Minijobber oder sonst was gibst. Geht hier jetzt nicht ohne politische Diskussion, sondern es geht jetzt einfach darum, was sage ich denjenigen. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau das Richtige. Genau das, da stehst du hinter, das merke ich. Genau da müssen wir dran und da wollen wir auch dran. Dass diese Lasten gleichmäßiger verteilt werden. Denn nur dann können wir diese Energiewende tatsächlich schaffen. Dann kann man sie auch finanzieren und dann wird sie auch mitgetragen von den Leuten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Bemerkung vor dem Hintergrund gesehen werden muss, dass die großen Energiekonzerne mit ihrer teilweise Monopolstellung, wie E.ON zum Beispiel, ist der einzige, der Nachtstrom anbietet, die verkaufen ja schon Strom. Wir haben ja so viel, dass wir ihn ins Ausland verkaufen können. Profitiert aber kein Bürger von. Geht auch nicht dann bei E.ON oder bei anderen die Preise runter. Und andererseits ist es so, dass die Konzerne, die Großen, immer noch ihre Preise diktieren können. Das ist etwas, was wir auch ändern müssen. Auch das ist etwas, wo wir tatsächlich eine Antwort zu haben. Wir wollen zu einer dezentralen Versorgung, wir wollen hin zu kommunalen Energieversorgung, sprich es gibt einige kleinere Orte auch hier in NRW, die sind von den großen Versorgern komplett unabhängig. Die haben sich über Blockheizkraftwerke etc. pp. Haben die sich unabhängig gemacht und das ist genau der richtige Weg. Das ist auch genau das, wo wir hinwollen. Das ist auch genau das, was im Grundsatz im Wahlprogramm 1:1 so drinsteht. Ich bin dann gefragt worden, neulich in der Diskussion, was kann man eigentlich machen gegen einen solchen Wahnsinn, dass Verträge, die vor 30 oder 40 Jahren geschlossen worden sind, wie jetzt in diesem Braunkohlefeld da, dass das also heute, obwohl man besser es weiß, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr will, ein Vertrag eingehalten werden muss, da wird abgeholzt, da wird Gott weiß was vernichtet, nur um da wieder ein Braunkohlefeld zur Förderung bereitzustellen. Das ist völlig idiotisch. Und die andere Frage ist, warum ist es immer noch nicht möglich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Photovoltaikdach, das Argument habe ich wohl gehört, nicht in der Lage bin, das, was ich mehr produziere im Sommer, wird ja an E.ON zurück, die kaufen das für wenig Geld, verkaufen es mir aber im Winter wieder für mehr Geld, diese Sachen zu speichern. Die Technologien dafür gibt es eigentlich längst, dass jeder das speichern kann, um es auch wirklich selbst zu verbrauchen. Ja, hast du recht. Da müssen wir auch definitiv dran. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt habe ich gerade eine Frage verloren. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Prima, egal. Gehen wir erstmal auf die nächste Frage. Bitte. Das ist ja der Vorteil von Verträgen gegenüber Gesetzen. Deswegen werden sie auch so gerne geschlossen. Weil das Verträge kommen von Vertragen, habe ich letztens mal gesagt. Nicht wirklich. Was du sagtest mit dem Braunkohleabbau, das ist natürlich ein ganz breites Grinsen ins Gesicht kriegen, das geht nämlich in den Bereich Bergrecht rein. Das Bergrecht, das wir haben, ist ein Unding. Das ist nicht nur ein Monster, das stammt aus einer Zeit, als es sowas wie Fracking, wie Braunkohletagebau oder sonstiges noch gar nicht gab. Es gibt im Endeffekt, ganz grob zusammengefasst, dem Energieerzeuger sämtliche Rechte und nimmt dem Grundstücksinhaber so gut alle Rechte. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Exkurs ins Fracking rein. Wenn ihr ein Grundstück habt, was in einem Gebiet liegt, was für Fracking hypothetisch freigegeben ist, weil theoretisch Frack wird ja im Moment in Deutschland nicht gefrackt. Das ist ein anderes Thema. Dann werdet ihr ein Schreiben kriegen. Lieber Grundstückseigentümer, weil ihr Schiefergas unterm Grundstück, da wollen wir dran. Eure, wer auch immer, Exxon, keine Ahnung, wer auch immer das jetzt ist. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, scheiße, will ich nicht, oder ja, ist gut. Der Endeffekt ist der gleiche. Du hast keine Möglichkeit, dich zu wehren. Der Abbau von Bodenschätzen geht immer vor privaten Interessen. Das heißt, du kannst im schlimmsten Fall enteignet werden, du wirst dann entschädigt. Oder aber, Martin, korrigiere mich, wenn das falsch ist, es gibt eine Möglichkeit, oder das Unternehmen hat die Möglichkeit, deinen Grundstück zu pachten, ob du das willst oder nicht, für 15 oder 20 Jahre, haut dann nach diesen 20 Jahren ab und lässt dich durch die Fracking-Flüssigkeit verseuchten Grundstück sitzen. Und du bist dann als Eigentümer dafür verantwortlich, das Grundstück wieder zu renaturieren. Grob zusammengefasst. Unding. Ja. Das ist etwas, wo man auf die Barrikaden gehen muss. Das ist im Moment aber Fakt. Und das ist etwas, und das ist ganz wichtig, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Ich habe mir gestern die Programme nochmal von den anderen Parteien angeguckt. Die SPD hat überhaupt kein Programm im Bereich Umweltpolitik. CDU und CSU warten im Juni noch ab, verabschieden dann erst. FDP geht da sowieso nicht dran. Die Grünen machen das Bergrecht auch einen eleganten Schlenker und die AfD, ja, irgendwann wie zum Thema Umweltschutz halt, vergesst es. Was machen die Linken? Bitte? Was machen die Linken? Muss ich mal gucken, Moment. Sie sind gegen Fracking, aber Bergrecht haben sie, glaube ich, auch einen Bogen, ne? Das ist also ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich, was wir haben. Das ist natürlich etwas, was vor allem hier in NRW von Relevanz ist, weil wir halt hier ehemaliges Bergbaugebiet sind. Das heißt, die aus dem Ruhrgebiet oder aus den Bergbauregionen kommen, wenn da irgendwas von wegen Bergrecht, Bergsenkung oder sonst was kommt, hat man sowieso schon gewonnen. Die verdrehen nur die Augen, kriegen so eine Kappe und das war's dann. Ist etwas, was... Ja, ja, ich hatte schon Kontakt zu einer antifragilischen Organisation, weil bei uns im Kreis Heinsberg... Kannst du ein bisschen lauter? Wir haben hier ein Mikro liegen, vielleicht oder näher ranrücken. Ja, wenn ihr näher ranrücken würdet, könnte man euch auch besser verstehen. Es geht ja nicht nur darum, dass ihr versteht, sondern wir wollen auch verstehen. Also ich hatte Kontakt schon zu einer Anti-Fracking-Organisation, weil bei uns im Kreis Heinsberg wohl, die Planungen wohl laufen, dass da irgendwie Fracking-mäßig was laufen soll. Und ich warte jetzt noch auf die Post von denen. Die wollten mir genaue Informationen schicken, die würde ich dann auch allen zur Verfügung stellen, damit die Partei dann komplett dazu was hat. Also diese Bürgerinitiativen gegen Fracking, welche auch immer, das sind gegen Gasbohren oder lokale Bürgerinitiativen, sind in der Regel sehr mit dem Thema drin, haben auch überhaupt kein Problem damit, speziell mit uns zusammenzuarbeiten, weil die wissen, dass wir ganz radikal gegen das Fracking sind, dass auch nichts von wegen, ja, nur in Gewässerschutzgebieten darf da nicht gefrackt werden oder sowas. Als ich das jetzt die Tage gehört habe, ich habe Hals gekriegt. 15% unserer. Wer hat das gesagt? Der Oettinger hat das gesagt. Ja. Der will auch Fracking auf natürlich. Die Ebene. Das ist, sorry, aber das ist Lobbyismus pur. Da sitzen ja auch die Lobbyisten hinter, die da ganz ähnlich Druck ausüben. Das, was läuft, ist Lobbyismus pur. Es gibt eine Studie, dass die in Deutschland vorhandenen Schiefergasvorkommen etwa 20% von dem betragen, was zum Beispiel in Polen ist. Das macht es nicht besser. Umweltschaden ist Umweltschaden. Ob jetzt Grundwasser verseucht ist in Deutschland oder in Polen, ist erstmal scheißegal. Aber das ist tatsächlich purer Lobbyismus, der dahinter steckt. Ich kriege so eine Krawatte, wenn ich das Wort nur höre, geht mir schon die Galle hoch. Geht gar nicht. Und dieses Jahr im Gewässerschutzgebiet, hallo, das ist Schwachsinn. Wir sprechen, ich kann mal sehen, was ich eben zu Ende. Wir sprechen beim Fracking einen ganz kurzen Exkurs von einer Bohrtiefe von 3.000 bis 4.000 Metern. So, dann haben wir ein Bohrloch, sagen wir mal bei 3.500 Metern. Statisch nicht möglich, auf einer solchen Länge ein Rohr stabil und dicht zu kriegen. Wir haben Bewegungen der Erdschichten, selbst wenn die nur minimal sind. Durch das Fracken werden bestimmte Gesteinsschichten aufgebrochen, die lösen, das löst Schwarmbeben auf. Die sind teilweise minimal, die sind kaum wahrnehmbar, selbst meistens nur mit dem Seismograph. Jetzt verziehe ich das Gesicht. Sie hinterlassen die Rohre halt nicht heil. Ich habe versucht, dich anzulächeln, die mal. Entschuldige bitte. Ja, guck mal. So was? Das heißt, die Rohre werden undicht. Diese Fracking-Flüssigkeit, das Erdgas, das Schiefergas, genauer gesagt, dringen ins Grundwasser ein. Ich habe noch nie gehört, dass eine Grundwasserführerin sagt, ups, hier ist jetzt aber das Ende meines Gebietes, da fängt jetzt ein Trinkwassergebiet an. Nee, hier darf ich aber nicht mehr rein. Das oder ist eine Grenze. So. Und genau so ist es auch so diskutiert mit den Leuten auch am Infostand. Ist es nicht schlimm, wenn du dann mal ein bisschen laut bist oder ein bisschen heftig wirst? Solange die Leute merken, ich rege mich über das Thema an sich, über diese Ungleichbehandlung auf, über diesen puren Lobbyismus, da werden ganz klar die Interessen der Wirtschaftsunternehmen über das Grundrecht der Menschen auf sauberes Trinkwasser gestellt. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren. Das kann man jenseits, der sich mit der Thematik noch nie auseinandergesetzt hat. Wenn man eben diese zwei, drei Punkte zum Bergrecht und halt auch zu dem, was der Oettinger mit diesem 15, mit dem Schutz der Trinkwassergebiete vorgeschlagen hat. Jeder halbwegs klar denkende Mensch, ja, ich gehe davon aus, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung tatsächlich klar denkende Menschen sind, auch wenn sie nicht geraten werden. Das ist zu viel. Ja. Entschuldige, aber ich gehe davon aus, dass viele Leute in der Lage sind, dieser Argumentation zu folgen. 30%. Selbst wenn sie uns dann nicht wählen, ist mir das in dem Moment tatsächlich nicht komplett egal, aber mir ist es dann wichtiger, dass die Leute wenigstens aufgeklärt sind. Also bitte schön, entschuldige. Vielleicht kann man einfach auch darauf hinweisen, die Amerikaner haben schon wesentlich länger Erfahrung mit der Fracking-Technologie und dort gibt es ganze Landstriche, die vermutlich auf Jahrtausende verseucht werden. Und man muss einfach klar machen, dass dieser Chemikalienmix, der da verwendet wird, so hochtoxisch ist und deswegen tun sie auch ein Übriges daran, die genaue Zusammensetzung meistens zu verschleiern oder zu verheimlichen. Aber die Farmer in Amerika können da ein leidvolles Lied von singen und Grundwasser gibt es in fast jedem Bereich, egal ob das jetzt ein Trinkwasserschutzgebiet ist oder nicht. Und durch diese Undichtigkeiten, die da stattfinden, die unvermeidlich sind, dringt immer also dieses toxische Gemisch, was dafür verwendet wird, auch ins Erdreich ein und wird ins Grundwasser eingetragen. Und man muss sich einfach klar machen, da sprechen wir von Chemikalien, die unabsehbare Folgen für Jahrhunderte anrichten. Was du sagtest zu den Chemikalien, also die genaue Zusammensetzung ist nicht bekannt. Ich kenne jetzt auch die ganz exakten Zahlen nicht, aus wie vielen Einzelchemikalien diese Fracking-Flüssigkeit besteht. Ich weiß aber, dass da Bestandteile drin sind, für die es in Deutschland keine Grenzwerte mehr gibt, weil die als so hochtoxisch eingeschätzt werden, dass das dafür tatsächlich, dass man gesagt hat, selbst in minimalsten Stufen sind die toxisch oder krebserregend, gibt es keine Grenzwerte für irgendwo. Aber bei uns im Boden soll es reingefasst werden und vor allem dann auch drin gelassen werden. Weil es gibt keine Entsorgungsfonds, es gibt keine Deponie für benutzte Fracking-Flüssigkeiten. Die kriegst du auch nicht da wieder raus. Das ist drin. Das ist toll. Du bist ja 3 Kilometer unter uns, interessiert ja keinen. Nö, kommt irgendwann mit dem Wasser wieder nach. Entschuldigung. Ja, es ist auch eigentlich noch schlimmer. Die Problematik gibt es ja schon in Europa. Der Danbo hat dann einen Film zu gepostet, nämlich in Polen. In Polen gibt es diese Problematik. Ja, da hat es, glaube ich, letztens sogar auf dem Schirm gehabt. Ja, das ist richtig. Also ist einmal ist ja in so einer Position da konkret von den Polen. Ich habe die da gehört, zum Beispiel als Direktkandidatin gegen mich und werde auf Podiumsdiskussionen da eben nicht mit irgendeinem Kleinen diskutieren müssen. Und mich würde dann interessieren, wie stehen die konkret dazu, wie können wir uns da positiv absetzen, auch vorher zum EEG-Thema zum Beispiel. Weil ich sag mal, das ist der Maßstab in diesem Themenbereich, den die Leute an uns ansetzen werden. Ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, dass das EEG nicht mein Kernthema ist. In der Materie bin ich jetzt nicht so hundertprozentig drin. Martin Fracking bei den Grünen. Ich glaube, die sind auch grundsätzlich dagegen, aber ich komme aus Hamm, Claudia auch im Ursprung. Hamm haben eine Gesellschaft gegründet, die Hammgas, die dafür da ist, dieses Gas, was in den Sedimentschichten ist, herauszuziehen, mit welcher Technik jetzt auch immer. Das ist entweder das Fracking oder das unkonventionelle Gasbohren, was angeblich dann ohne die Chemikalien auskommen soll. Aber die Grünen selbst haben durch einen Ratsbeschluss dazu beigetragen, dass dieser Hammgas gegründet wurde. Die sagen, wir haben das deswegen gemacht, damit dieses Gebiet geclaimed wurde, ja? Also dass kein großer Konzern daran kommt. Aber es sind auch in dieser Gesellschaft private Unternehmer mit drin, die nur deswegen dabei sind, um das Geld zu verdienen im Endeffekt, durch das Herausziehen des Gases. Das kann man jederzeit sagen und das ist Fakt in Hamm. Aber ich glaube also grundsätzlich auf Bundesebene, da wollen die das auch sehr restriktiv handhaben. Also das ist aber wieder die Sache, wollen. Es wäre nicht das erste Mal, dass im Rahmen eines möglichen Koalitionsvertrages so etwas unter den Tisch fällt. Also wenn das ist eine Vermutung, das ist jetzt nichts, was ich belegen kann. Wenn das irgendwann mal so weit sein sollte, jetzt ist auf EU-Ebene wurde angefangen, Druck auszuüben. Ja? Der Altmaier ist nicht dafür bekannt gewesen, jetzt hat er so gesagt, wir wollen das eigentlich nicht Fracking und so, aber er ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er sehr kontra Fracking eingestellt war. Ja. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal Druck auf Bundesebene und nur die Länder haben das jetzt dagegen gehalten, aber zum Beispiel Hessen, soweit ich weiß, ist auch schon zurück, also die sagen auch, Fracking können wir uns unter Umständen vorstellen, wenn es sicher ist und so. Und wenn wir dann diesen Druck haben, dann bin ich mir, also jetzt konkret auf Hamm, jetzt bin ich Kommunalpolitiker gerade, aber dann, dass irgendwann da auch eingebrochen wird und dann hätten auch die Grünen dazu beigetragen, dass gefrackt wird, ganz konkret. Ich würde jetzt gerne das Thema Fracking an der Stelle so ein kleines bisschen kappen. Mir ging es halt jetzt nicht darum, euch bis in die tiefsten Tiefen des Themas zu bringen, das reicht auch die Stunde nicht, das würde dann das Wochenende nicht reichen. Zwei Dinge hätte ich noch, die einem da um Ohren gehauen werden können. Erstens wird in Niedersachsen seit 30 Jahren gefreckt und die sterben dann nicht alle, wie die fliegen. Und das Zweite ist, von 2012 ein Bundesumweltgutachten über 600 Seiten stark, die sagen, man kann es im Moment eigentlich noch gar nicht abschätzen. Also auch damit sollte zu rechnen. Da gibt es ein NRW-Gutachten dagegen, was umfangreicher ist und was gerade sagt, lieber die Finger von lassen, weil wir nicht genau wissen, wie die Risiken aussehen. Richtig. Da kann man auch zuhören, auch AK Umwelt kannst du draufgehen, Nordrhein-Westfalen, da sind alle diese Gutachten verlinkt. Da haben wir also ein ziemlich umfangreiche und da gibt es auch eine kurze Zusammenfassung, bis die Seiten drauf. Es ist einfach dieses, ja, man weiß noch nicht, welche Risiken es gibt. Ich persönlich finde das ein unverantwortliches Spielen mit dem Umwelt, aber auch mit der Gesundheit der Menschen. Zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus und gucken in 30 Jahren, was im Oberfeld geht. Vielleicht jetzt mehrfach irgendwo Kommentare dazu geben, was unwahrscheinlich ist, dass hier in Deutschland gemacht wird, was sich nicht wirklich lohnt. Ja, das ist dieses aufgrund des Überangebotes an Gas, das wir aus Russland kriegen, auch wenn es noch relativ teuer ist, aber bei der Ausbeute, die hier überhaupt gemacht werden könnte, bei den Energievergabsanteilen hier überhaupt zu fördern wäre und den Aufwand, der hier nach allen Bestimmungen, die da tatsächlich halt trotzdem auch noch einzuhalten sind, wird sich hier einfach nicht lohnen. Die werden wahrscheinlich eher irgendwo sonst in der Welt, wo man nicht so viele Auflagen hat, das Ganze machen, weil es sich nicht rechnen wird. Also viele der Großkonzerne ziehen sich hier wohl schon wieder zurück aus den Plänen und sagen, ist wahrscheinlich gar nicht profitabel. Ja, aufgrund der potenziellen sich nicht rechnen zurück. Die ziehen sich zurück, weil sie im Moment den massiven Gegenwind spüren. Und solange das nicht wirklich im Gesetzesbuch drinsteht, dass hier in Deutschland nicht gefrackt wird, gehe ich davon aus, wo Schiefergasvorkommen sind, werden diese Begehrlichkeiten auch bleiben. Ja. Punkt. Also da ist halt, da entstehen dann die Dollarzeichen, ne, in den Augen, weil in die USA sind jetzt, ich glaube, wird damit gerechnet, dass sie der Gasexporteur werden der nächsten Jahrzehnte durch diese Fracking-Technik. Und da hofft man natürlich, gerade wenn wir jetzt hier unabhängig werden wollen von Atomenergie, hofft dann die Regierung auch darauf, hier das machen zu können. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist nicht genau bekannt, wie viel Gas in in den Sedimentschichten vorhanden ist. Deswegen empfehlen Sie ja immer, dass Sie Probeexploration als Probebohrung machen wollen. Genau, und ich glaube nicht, dass in Niedersachsen das richtig durchgeführt wird. Das sind Probebohrungen. Das ist nicht. Ach ja, und noch was, gesetzlich gesehen, da ist dieses blöde Bergrecht schuld. Kann man, indem man erstmal so eine Aufsuchungserlaubnis bekommt für das Gas, kann man den ersten Schritt gehen, und das Bundesberggesetz ist so blöd aufgebaut, dass es, wenn man erstmal zwei Genehmigungen erhalten hat, also quasi den zweiten Schritt vollzogen hat, dann automatisch in den dritten rutscht, weil es nämlich dann zurückguckt auf den ersten Schritt, ob dieser genehmigt wurde, und dann daraus Rückschluss zieht, dass man den dritten auch bekommt. Also das ist quasi wie so, wie so ein Kreislauf, und wenn man den ersten bekommen hat, dann rutscht man quasi weiter. Und das ist halt das, was wir kritisieren, und wir wollen, dass das Bundeswehrgesetz so abgeschafft wird und das halt reformiert wird und was Neues dafür eingesetzt wird. Also so, dass das so klar ist, dass man da nichts holen kann, das ist nicht so sicher. Das ist, wie es ein Gutachten kommt, der nächste mit einem Gegengutachten. Also wie gesagt, solange das nicht irgendwo Gesetzestext hat, gehe ich davon aus, dass es immer wieder Begehrlichkeiten geben wird, und solange dürfen wir da auch keine Ruhe geben. Im Zusammenhang mit dem Fracking gibt es auch die Geschichte mit der Wasserwirtschaft. Weltwassertag habt ihr mitbekommen mal, da war vor ein paar Wochen was, Schutz des Grundwassers. Etwas, was man daraus auch komplett ableiten kann. Das Fracking gefährdet akut unser Grundwasser, unser Trinkwasser. Wir setzen uns für den Schutz, dementsprechend auch für den Schutz des Trinkwassers ein. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass die Trinkwasserversorgung oder generell die Wasserversorgung nicht privatisiert wird. Die muss in staatlicher Hand bleiben. Das Ganze ist ein Grundrecht in meinen Augen, auch wenn es nicht als Grundrecht irgendwo steht. Aber ich bin der Meinung, dass sauberes Trinkwasser nichts ist, was zu viel verlangt ist. Und bezahlbares Wasser. In Spanien wurde die Trinkwasserversorgung privatisiert mit dem Effekt, dass die Preise da explodiert sind. Und da haben wir das Gleiche wie teilweise, inzwischen das Gleiche wie teilweise hier in Deutschland bei der Energie, dass die Leute überlegen, ja, wir können jetzt einkaufen, dann bezahle ich meine Wasserrechnung. Sammy. Ich wollte nur ansagen, dass am 23. Juni in Paderborn mal im Großen eine Veranstaltung angeleiert wird, die findet im Cineplex in Paderborn statt, auch im größeren Saal. Dafür muss ich allerdings noch ungeheuer viel Werbung machen. Ich möchte auch den Rohwedder von den 20 Piraten dazu haben, dessen Thema das ist. Water makes money. Das ist ein sehr lohnenswerter Film. Und bitte ich euch alle, das weiter zu verbreiten, dass das ein Termin ist. Und es wäre schön, wenn möglichst viele Piraten nicht gerade den weitesten Weg, aber doch den Weg nach Paderborn dafür nicht scheuen würden. Und sollte jemand das Bedürfnis haben, vom Donnerstag auf den Freitag zu übernachten, ich habe ein offenes Haus mit genügend Betten. Welches Datum war das? 23. Donnerstag, der 23.06. 20 Uhr geht die Vorstellung los. Donnerstag, der 23.06. gibt es nicht. Weil wir am 22.06. einen Infostand über den Rosinsee, den Shell, da ist der Hans-Jürgen Rohwedder, und das ist ein Samstag. Ich gucke mal ganz kurz, entschuldige, dann gucke ich mal ganz kurz eben in meinen Kalender, den ich ja Gott sei Dank hier drin habe. Mai, Juni. Ich denke aber auch, dass die Sache mit dem Trinkwasser nicht ist, was man den Leuten wirklich erklären muss. Oder auch nicht. Es ist der 27. Entschuldigung. Noch nichts. Oder auch nichts ist, wo man großartig diskutieren muss. Donnerstag, der 7. zum Thema Trinkwasser und auch Weltwassertag. 20 Uhr. Privatisierung der Trinkwasserversorgung gemacht. Und ich bin nicht einmal auf jemanden gestoßen, der sich da. Der 23. wäre ein Sonntag. Verschlossen hat, der gesagt hat, nee, ich finde das aber gut, wenn die Trinkwasserversorgung privatisiert wird. Das ist im Endeffekt, ja, wie vermutet man das am besten? Ich eruiere das Datum nochmal. Entschuldigung, der 27. ist ein Donnerstag, aber ich bin mir jetzt, bin jetzt etwas verunsichert. Okay. Entschuldige bitte. Ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass irgendjemand sich unserer Argumentation, dass Trinkwasser ein Grundrecht ist und dass man Grundrechte nicht privatisieren darf, verschlossen hat. Und wenn man den Leuten einfach, obwohl ich dieses Beispiel in Spanien, dass die Wasserpreise da extrem explodiert sind, dass es da wirklich so weit geht, dann bezahle ich meine Wasserrechnung oder gehe ich einkaufen und bezahle meine Stromrechnung. nichts einleuchten. Weil jeder weiß, wenn irgendetwas privatisiert wird, gehen die Preise erstmal entweder in die Preise hoch oder die Qualität lässt nach oder aber beides. Bitteschön. England macht es ja immer schön vor. In London ist es auch privatisiert und zwar in einer Qualität aus dem Hahn, die nicht trinkbar ist. Ja. Und das per Fona London zugelegt und du hast zu zahlen. Ja. Fertig aus. Ja, danke, das ist aber tatsächlich so. Und wenn du ein halbes Jahr im Krankenhaus bist und wirklich nichts verbrauchst oder im Ausland bist, Weltreise machst oder sonst was, du zahlst. Ist einfach so. Es ist das gleiche, als wenn wir Strom einfach auf Quadratmeterzahl oder Wohnraum umgelegt würde. Und auch da eine Frage, was inwiefern unterscheiden wir uns da in unseren Positionen von den Grünen? Inwieweit unterscheiden wir uns in den Positionen von den Grünen dahin, dass die meines Wissens, und wie gesagt, ich habe gestern auch das Programm gelesen, ich hoffe, wenn du dann mehr Interesse gibst, kontrolliere es gerne nochmal. Dass Sie dazu eigentlich drinstehen haben. Haben Sie? Nein, ich wollte nur... Das war jetzt gerade so aus. In dem Moment, das ist... Ich wollte mich nur melden, das ist alles. Bitte. Was sage ich jetzt zum Bürger, wenn ich dem sage, das ist dein Grundrecht und der fragt, wo steht das? Deswegen sagte ich ja, es ist, meines Erachtens ist ein sauberes Trinkwasser ein Grundrecht. Ich meine, ich stehe da in Menschenrechtscharta drin. Dass sauberes Trinkwasser ein Grundrecht des Menschen ist. Ein Menschenrecht, genau. Wenn wir auch keiner sprechen, genau. Also keiner wird sagen, nee, also ich sehe das nicht so, ich würde kein Recht darauf beanspruchen. Und das kommt auch bei den... Einleben ist, glaube ich, offensichtlich bei jedem sofort da. Das natürlich eine Grundvoraussetzung ist, keiner wird darauf verzichten wollen. Und das ist auch die Argumentation bei den Patentsachen übrigens, weil nämlich da auch Patente auf Mais und sowas, soll das deswegen nicht geben, weil dadurch Monopole entstehen können über Nahrungsmittel. Und da sagt man nein, oder UN-Menschenrechtskonvention, das ist ein Menschenrecht und deswegen soll es das nicht geben. Also da kann man noch den Bezug dazu machen. Seid euch einfach drüber im Klaren, wenn solche Fragen Ja, ich wollte mal sagen, es gibt eine Regelung im Grundgesetz, Paragraph 20 EG, die eindeutig sagt, dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass das geschützt wird. Nämlich die Lebensgrundlage und Wasser gehört zur Lebensgrundlage. Und dann ist speziell noch in zwei anderen Gesetzesformen, die ich aber jetzt nicht auf den Flyer mit drauf habe, nochmal spezifisch genannt, was genau geschützt werden muss, nämlich Grund- und Trinkwasser. Mhm. Womit wir dann auch wieder bei der Geschichte wären, dass Fracking dann ja im Grunde schon einen Gesetzesverstoß darstellt, weil es gut das Trinkwasser gefährdet. Artikel 20a ist das. Danke. Bitte. Genau. Ja, so detaillierte Fragen werdet ihr in der Regel nicht kriegen. Meiner Erfahrung nach, gerade bei solchen Grandthemen, die meisten sind A, überrascht, ob wir überhaupt Positionen dazu haben. Deswegen einer der besten Schlüsse von Neumarkt war der, dass die Lücken im Wahlprogramm aus dem Grundsatzprogramm aufgefüllt werden. Finde ich klasse, dadurch haben wir nämlich auch diese Randthemen abgedeckt. Sonst auf dem BPT ist immer ein Runterfallen. Ganz definitiv, ihr werdet relativ wenig Anfragen dazu kriegen. Wenn ihr Anfragen kriegt, werden die meisten überrascht sein, dass ihr überhaupt irgendwas dazu antworten könnt. Und aus meiner Erfahrung heraus, 2 oder 3 von 100 Fragen werden die sagen, ja, ich habe ja gar nichts mit Tierschutz. Doch, Hammer. Deswegen, ich spreche das jetzt an der Stelle tatsächlich. 10 Minuten? Ja, ist okay. Ich möchte einmal einen ganz kurzen Exkurs in dem Bereich reinmachen, weil der persönlich mir unheimlich am Herzen liegt. Was einfach daran liegt, dass ich auf Bundes- und Landesebene Koordinatorin der entsprechenden Arbeitskreise bin. Ja, gut. Ist einfach so. Etwas muss man ja machen. Bitte? Etwas muss man ja machen. Ja. Doch, wir haben Positionen dazu. Eine, die extrem wichtig ist in dem Bereich, ist eine, die auch den Verbraucherschutz mit tangiert. Nämlich das, dass wir gegen, wir sagen immer so schön, industrielle Massentierhaltung, was eigentlich falsch ist. Aber wenn jeder Bienenhalter wäre ein Massentierhalter, das heißt eigentlich Intensivtierhaltung. Das heißt, wir lehnen diese großen Mastbetriebe ab, die aus verschiedenen Gründen einfach nur Mist sind. Das eine ist, dass es extrem gefährlich für Tiere ist. Die stehen viel zu dicht. Es müssen Hörner, Schnäbel, bestimmte lange Zähne, Schwänze amputiert werden, damit die Tiere sich nicht gegenseitig verletzen. Aufgrund der hohen Besatzdichte haben die Tiere, zwar nicht doch an, wieder zu schwafeln, ja, tut mir leid, ist ein relativ hoher Antibiotika-Einsatz erforderlich, damit die Tiere halbwegs gesund bleiben bis zur Schlachtreife. Das nächste ist, dass diese Anlagen auch ökologisch gesehen mistet, weil sie eben ein hohes Maß an Methan produzieren und auch Müll produzieren, die entsorgt werden müssen, irgendwohin. Und das Dritte ist, gut, ich bin jetzt Vegetarier, da ist es nicht so schlimm, aber ich lege eigentlich relativ wenig Wert auf meine Medikamente über die Nahrungsmittel. So Thema Fleischskandal, wie wir in der letzten Zeit hatten, da hatte ich eine ganz interessante Diskussion mit jemandem am Infostand, der dann meinte, es ist mir scheißegal, was mit dem Viech gewesen ist, ich will billiges Fleisch. Da habe ich ihn dann gefragt, ob er einen Rollen hatte. Nö, wieso? Ich so, ja, sie haben das mitgekriegt mit dem Pferdefleisch, was Rindfleischprodukte mit drin war. Ja, das macht ja nichts, Pferdefleisch ist ja nicht giftig. Stimmt. So, ja. Völlig recht. Wo diese Tiere kamen aus Rumänien, die waren ja mal die Arbeitstiere. In Rumänien sind Pferdeprodukte abgeschafft worden, deswegen sind diese Tiere massenhaft in der Abdeckerei. Arbeitstiere werden in der Regel sehr gut medizinisch versorgt. Das gilt also auch tatsächlich für Rumänien und Bulgarien etc. pp., weil diese Tiere da die Existenzgrundlage gewesen sind. So, und Tiere, die lange hier arbeiten, nein zu rheumatischen und arthritischen Erkrankungen. Die sind mit Rheumamitteln behandelt worden. Und diese Rheumamittel sind in die Nahrungskette gelangt. Deswegen meine Frage dann, haben Sie Rheuma? Nein, wieso essen Sie das dann? Das ist nicht notwendig. Rheuma, Arthritis, Arthrose. Entschuldigung, heißes Thema. Wer gerne und viel Schweinefleisch isst, tun ganz viele Menschen, weil es ja so ungeheuer preiswert ist. Mhm. Wobei man preiswert eigentlich nicht mehr sagen darf. Mhm. Es ist noch nicht mal diesen preiswert. Mhm. Denn was wir da zu uns nehmen, ist der Schweine, aber es muss entspricht dem menschlichen, zu fast 100%. Alles, was die Schweine in dieser Massentierhaltung kriegen, und wir haben die flächendeckend in Deutschland, diese riesen Mastbetriebe, wo die Schweine nur deswegen bis zum Schlachttermin am Leben gehalten werden, weil sie vollgestopft werden mit Antibiotika. Das Schnellwachstum wird hervorgerufen durch Hormone. Das kriegt der menschliche Organismus voll mit ab. Das heißt, das dollste Beispiel bin ich selbst. Ich habe bis vor 2 Jahren gelitten unter einer degenerativen chronischen Polioarthrose in sämtlichen Gelenken. In sämtlichen Körpergelenken. Am schlimmsten in den Händen. Ich konnte manchmal eine Tasse nicht halten, eine Flasche nicht aufdrehen und so. Ich konnte manchmal nicht gehen, weil mir die Knie so wehtaten, die Hüften, die Schultergelenke, was auch immer. Ich habe vor 2 Jahren aufgrund einer umfassenden Untersuchung ein paar Dinge eingenommen, also Basenpulver etc. und ab dem Zeitpunkt kein Gramm Schweinefleisch mehr gegessen. Es ist seitdem völlig weg. Es kommt auch nicht wieder. Es ist völlig weg. Also kein Mensch muss mit so etwas leben, aber man muss schon sehr genau gucken, von was man sich ernährt. Und so wie wir uns ernähren, ist kriminell, wie wir uns aufdrücken lassen, weil wir ja so gerne sparen wollen, weil wir so gerne viel Fleisch essen wollen. Das ist letztendlich ungesund. Vielleicht hättest du eher auch schon auf Pferdefleisch umsteigen sollen. Der Mensch ist... Vielen Dank für den Witz. Alles besser, das zeigt sich auch am Biss. Kein reiner Fleischfresser, 1 bis 2 Mal in der Woche Fleisch ist völlig in Ordnung. Ja. Habe ich auch als Tierschützerin in Anführungsstrichen. Aber noch nicht mal mehr Schwein. Überhaupt kein Problem mit. 2 Sachen noch, weil wir haben jetzt noch 4 Minuten. Es gibt eine Studie, ganz klar, Moment, da muss ich aus. Es gibt eine Studie, jedes dritte in Deutschland gezüchtete Schwein wird in den Müll geschmissen. Überproduktion. Ganz massiv. Das ist total sinnvoll. Unglaublich. Bitte? Verstehe mich nicht falsch. Das ist ein lebendes Tier. Ja, nee, danke. Das für Nieren, aber finde ich schlimm. Ja, wir haben dieser Produktion. Letztendlich ist es eine Sache des Konsumenten, der auch samstags abends um 18 Uhr noch volle Regale haben will. Das ist die eine Sache. Das war das zweite, was ich jetzt noch sagen wollte. Ja, Konzentration ist heute, glaube ich, nicht so mein Thema. Ja. Zu viel Nervengift. Muss irgendwas mit dem Piraten sein. Nein, Skatwort hilft. Einfach die Frage, einfach die jeweiligen Hauptpunkte dir notieren auf so einem. Shit, das muss ich jetzt mitleben. Ist nicht ganz so schlimm. Soll ich dir einen Kaffee holen? Ich hole mir gleich selber ein. Wir sind gleich durch. Bitte schön. Ja, ich wollte nur an die Hoffnung erinnern, nämlich, dass wir Hoffnung haben, aber vielleicht aus dieser Untersuchung über und aus Erkenntnis aus der Massentierhaltung wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden für die zukünftige Massenmenschhaltung. Ich hoffe, dass wir nie in den Bereich kommen, dass die Menschen so leben müssen, wie die Tiere in den Agrarfabriken. Was allerdings auch ein Punkt ist in dem Zusammenhang, durch diese Agrarverbringung schaden auch ganz massiv den ländlichen Kleinverbürgern, den Bauern. Es ist für einen normalen Bauern inzwischen kaum noch möglich, so ohne weiteres von seinem Betrieb zu leben. Auch das ist etwas für seine direkte Auswirkung auf ihre Umwelt. Und der Kleinbauer A, weiß ich, woher das Viech gekommen ist, was ich mir in die Pfanne haue. B, habe ich weniger Transportwege. Und C, wenn mir das Ganze nicht bekommt, habe ich auch direkt jemanden, den ich hinfallen kann und ihm ein. Nein, ich sage mal, wo ich mich dann direkt beschweren kann. Formuliere ich das einfach so. Ich sage jetzt nicht, wie ich die Fresse holen kann. Das ist vielleicht nicht eine ganz wichtige Formulierung. Ja, es sind Exoten-Themen. Das weiß ich. Ja, es sind Themen, die innerhalb der Partei relativ unattraktiv sind. Und ja, ich werde mich immer wieder mit jedem hinstellen und das immer wieder durchdiskutieren. Bitte. Meine Frage, und zwar hat ja am 26.04. das war von einem Verein sehr bedauernd die Verbraucherinformationsseite abgeschafft, die ja eigentlich schon gar nicht so ausgeprägt ist, wie es Gesetz auf Bundesebene eigentlich gesagt wird, nämlich dass die Kommune das gefälligst zu tun hat. Mit dem bedauerten Hinweis, wir würden es ja leider gerne tun, aber Münster hat ja dreimal gesagt, das ist nicht verfassungsgerecht und wir wollen nachbessern. Tun die da was oder können sie damit vor uns hertreiben? Weil ich der Meinung bin, dass das eins der Gesetze ist, wo das Land Nordrhein-Westfalen für die Ausführung eigentlich verantwortlich ist. Das heißt, in meinen Augen eigentlich auch Rot-Grün jetzt sagen kann, okay, wir verordnen, dass innerhalb nach 6 Monaten gelöscht wird, der Eintrag, wenn kein neuer Befund da ist. Mhm. Und damit diese Seite eigentlich gemäß dem Verfassungsgericht in Münster dann auch ordnungsgemäß... Würde das, also wenn du das ansprichst, würde wahrscheinlich was kommen, was man zusammenfassen könnte in Work in Progress. Sie arbeiten daran, eine Lösung zu finden. Fragt man die Simone Brandt dazu, die ist in dem entsprechenden Ausschuss drin. Die kriegt so eine Karte, wenn ihr das Thema noch hört. Und Simone und Verbraucherschutz sind eigentlich so. Ja. Inwiefern ist das kommunale Verantwortung? Das Grüne hat. Ja. Dann ist die Frage ganz klar. Dann wird sich in dem Mund verbrennen und wegen der Konnexität keine konkreten Vorschriften machen. Zentralen Auftritt auf der Landesverbraucherschutzzentrale zu machen. Das und jetzt kommt er hin. Also nur, ich glaube, Aachen und Köln, die hatten gewisse Probleme. Ja? Also ich habe nicht im gesamten Ruhrgebiet nicht eine Dönerbude gefunden, die einen 350 Euro Bußgeld hatte. Also da haben auch nicht alle eingestellt. Ja. Aber Dortmund hat eigentlich eine eigene zu machen, Herrenbuch und so weiter. Jede Kommune hat eine eigene Seite, wo sie das schön machen. Wir haben eigentlich eigentlich sehr schöne Gesetze zum Verbraucherschutz. Das Problem ist, dass es in beiden Teilen viel an der Umsetzung dran hat. Speziell das, was du da gerade angesprochen hast, ist etwas, was für mich auch was tatsächlich nur mit Transparenz ist und es ist inzwischen teilweise etwas verbundene Wort mal zu benutzen zu tun hat. Das ist letztendlich, was der Moment läuft, verarschen die Bürger. Das ist eine ganz klare Sache, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist letztendlich auch, dass Frau Aigner, die ja immer dann ihren Plan aus der Schublade zieht, wenn man wieder gerade irgendwas fürchterlich den Bach runtergegangen ist, damit ich habe einen Aktionsplan, wenn man dann 2 Jahre später nachfragt, ist genau so viel davon umgesetzt worden. Kennen wir ja, die hat nicht umsonst letztes Jahr den Umweltdino gekriegt. Ist tatsächlich so. Dieses Konzept, was sie jetzt hat, um solche Geschichten zu verhindern in Zukunft. Entschuldigung, aber das ist einfach, das ist Murks. Es nützt überhaupt nichts, wenn ich auf die Dose draufschreibe und nach dem Motto, das Pferd oder die Kuh wurde dann und dann da und da gezüchtet. Wir brauchen vernünftige, funktionierende Kontrollorgane. Die sind aber im Bereich dieser Agrarfabrik einfach nicht machbar. Solange das Fleisch aus Rumänien nach Holland, nach Schweden, nach Belgien und dann nach Deutschland zurückkommt, ist nicht machbar. Du kannst es nicht lückenlos dokumentieren. Da hat auch schon prima Subventionsbetrug drin. Ja, das auch. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen vor. Auch das ist etwas, um so etwas in Zukunft wirkungsvoll zu vermeiden, müssen wir davon weg, dass Fleisch, das Nahrungsmittel 5-mal quer durch Europa geschickt werden. Wir müssen dazu, dass wir uns selber versorgen. Wenn du dir mal die Wenn man sich mal die Flächen, die Anbauflächen anguckt, wird auffallen, dass wir einen unglaublich hohen Anteil an Mais haben. Man spricht inzwischen von einer Vermeisung der Landschaft. Dieser Mais wird zum einen als Futtermais angebaut für diese Agrarfabriken und zum anderen tatsächlich auch für die Treibstoffgewinnung oder für die Energiegewinnung. Ja. Das ist Schwachsinn. Das ist schlicht und ergreifend Schwachsinn. Wir vermeisen unsere Landschaft, wir zerstören unsere Landschaft, um eine Überproduktion an Futtermais zu schaffen, die eine Überproduktion an Schweinen versorgen soll, die dann wieder in die Tonne landen, in die Tonne gehen. Und im Gegenzug kaufen wir Lebensmittel ein, aus dem Ausland, die eine Rundreise quer durch Europa haben, die Länder gesehen haben, die ich noch nicht gesehen habe. Sammy, fangen wir bei dir an. Bei dem Thema, wir vermeisen unsere Landschaften und unsere Böden natürlich auch damit, kommt noch dazu, dass die Herausforderung an Monsanto und ähnliche, da gibt es nämlich auch Deutsche, ein deutsches Unternehmen, ganz irrsinnig groß ist und immer größer wird, das alles mit Genmais voll zu knallen. Und den essen wir, der wird verfüttert und gut, wenn er im Tank landet, sagt dann der Otto Normalverbraucher, auch da ist mir das ja egal. Es ist gar nichts egal. Nein, wir wissen überhaupt nicht, was in der Folge wirklich passiert. Es ist nicht egal, ist aber auch ein Thema, was jetzt an dieser Stelle definitiv zu weit führen würde. Ja, nur als Beispiel mal, was noch dazu gehört. Dann geht es jetzt eben erst weiter. Du hattest doch gerade auch... Ja, zwei Sachen. Einmal den Ärger gegen Verbraucherschutz. Also ich kann den nicht teilen, weil die Piraten arbeiten mit dem Verbraucherschutz auch auf kommunaler Ebene zusammen, zum Teil. Aber jetzt zu dem Thema Mais. Das Thema Mais hat noch einen dritten Faktor, wo es eigentlich nach außen getragen werden muss. Es wird Mais angebaut zur Produktion von Einkaufstaschen und Tüten. Mhm. Und das ist eine Sache, die auch viel zu wenig nach außen getragen wird. Darum ist uns der Verbraucherschutz wiederum ganz gut. Das bringt er nämlich nach außen, dieses Thema. Und ich halte es für schwachsinnig, den Leuten zu suggerieren, es ist gut für die Umwelt, wenn die Tüten aus Mais gemacht werden. Gutes Argument. Ja. Hast du völlig recht, das ist ein gutes Argument, was ich jetzt in dem Moment gar nicht auf dem Schirm hatte. Bitte. Ein viertes Argument wäre meistens ein sicheres Anzeichen dafür, dass ich es auch in der Massentierhaltung gibt, weil Mais der größte Güllevernichter ist. Das heißt, ohne Maisanbau müsste ich die Scheiße nämlich ins Klärwerk packen und dafür bezahlen. Mhm. Und so kann ich es aufs Feld streuen und bin dann auch jenseits der Güllevernichter. Letztendlich ist es ein selbstgeschaffener Teufelskreis. Egal an welcher Stelle man ansetzt, beißt sich die Katze definitiv immer wieder an den Schwanz. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt die letzte Dreiviertelstunde nicht maßlos gelangweilt. Ich hoffe, ich habe euch überzeugen können, dass die Themen, auch wenn sie nicht Piratenkernthemen sind, nicht unwichtig sind. Auch für Menschenkernthemen. Bitte? Das sind Menschenkernthemen. Das ist wichtig. Kernthema ist für denjenigen immer das, wofür man sich interessiert. Bitte. Wenn ich das noch sagen darf. Die Entsprechung finden wir ja auch hier. Das sind solch wesentliche, wichtigen Themen, die auch so undurchschaubar sind. Denken wir nur an den ganzen Mais und wer da durchfährt, oh, blühende Landschaften, toll. Blühende, tote Landschaften. Findet Ihre Entsprechung auch hier? Was hatten wir vorhin? Ja, zu leise, können wir nicht lauter zusammensetzen. Also, so wie in der Partei Randthema, so auch leise hier behandelt. Also ich fiel mir so als Bild eben ein. Ne? Es wäre lohnenswert, denke ich mal, daraus eine richtig schöne Veranstaltung laut und deutlich zu machen mit viel Aufklärungsmaterial. Denn eben weil das so undurchsichtig ist, ich wüsste nicht, wie jemand auf der Straße dieses Durcheinander erklären soll. Warum wir die Tüte nicht tragen soll, warum die blühenden Landschaften nicht schön sind. Ich bin im Moment dabei, Battlecards zu schreiben, ich habe es mit Hochschulen nicht geschafft. Die werden dann irgendwann auf der Seite von der Veranstaltung auch verlinkt. Wenn ihr speziell zu den Punkten Landwirtschaft, Tierschutz da Fragen habt, kein Thema, könnt ihr mich anschreiben. Entweder geht ihr einfach über das Kontaktformular von der Partei, weil ihr sitzt in der Verwaltung. Sag mal, ich bin die Exotin hier in der Partei, ich werde nämlich für meine Arbeit bezahlt, ich bin nämlich die Bräutungsangestellte hier in NRW auch. Ansonsten kriegt ihr mich auch über den AKT-Schutz hier in NRW auf jeden Fall. Schön putzlaut. Ich bin auch. Wir waren da total schlecht. Filz. NRW-Filz. Ja, total. Den Wahlkampfkoordinator. Ich bin kein Wahlkampfkoordinator, ich bin Bürolatur. Entschuldigen bitte, aber was macht denn jetzt der Mensch? Was ist er denn jetzt da? Ist auch eine Büroleute. Beide, ne? Das sind. Nee, wir haben, ja, wir haben zwei Frauen. Zwei sind Büroleute, ne? Bitte? Zwei sind Büroleute, du und Alex, ne? Und Britta sind im Rat. Ach ja, nee. Ein Britta, Alex. Versucht auf der Seite rauszubekommen, wie er das macht. Und Jasna ist, ist ja raus. Ja. Wer, ganz kurz. Wer kommt dann? Wer kommt dann für Jasna rein? Kann ich nicht sagen. Habt ihr noch Fragen? Nicht? Dann habe ich euch entweder jetzt zu Tode gelangweilt oder gut gefühlt. Gar nicht. Wann kriegen wir die Battle Cards ungefähr? Eine Frage noch. Was meinst du, wann wir mit den Battle Cards rechnen können? Ich hoffe, im Laufe der nächsten verschiedene. Woche. Einmal Fracking, einmal zum Tierschutz. Zum Fracking gibt es, meine ich, sogar schon Battle Cards. Könnte sein. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.